1 Live Infos. Mit Mathis Dirkes um 18 Uhr. Österreich wirft Deutschland Spionage vor. Argentiniens Messi verschießt Elfmeter gegen Island und das Wetter bleibt meistens trocken. Unter befreundeten Staaten darf es so etwas nicht geben. Wir haben daher unmittelbar mit Deutschland auch Kontakt aufgenommen. Österreichs Kanzler Kurz fordert Aufklärung von Deutschland über mögliche Spionageaktionen des deutschen Geheimdienstes. Der BND soll in Österreich über Jahre tausende Telefone und Mailadressen auch von Regierungsstellen angezapft haben. Unser Wunsch ist natürlich zu erfahren, wer hier überwacht wurde, wann die Überwachung beendet wurde. Die Fälle liegen laut Medienberichten viele Jahre zurück. Demnach kam es zwischen 1999 und 2006 zu der deutschen Spionage in Österreich. Textkritik. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt nicht mehr gegen Kollega und Farid Bang. Die beiden waren wegen Songtexten angezeigt worden. Die Staatsanwaltschaft sagt, manche Liedtexte seien zwar voller Menschen- und frauenverachtender Gewalt- und Sexfantasien, das sei aber bei Gangster-Rap okay. Wegen des Skandals um die Rapper wurde sogar der Musikpreis Echo abgeschafft. Beide hatten da einen Preis gewonnen. Massenpanik. In einem Club in Venezuela in Südamerika hat es mindestens 17 Tote gegeben. Offenbar ist eine Panik ausgebrochen, weil jemand eine Tränengasgranate in die Menge geworfen hat. Der Innenminister von Venezuela sagt, dass etwa 500 Menschen in dem Club in der Hauptstadt Caracas waren. 7 Leute sollen festgenommen worden sein. WM-Fehlstart. Lionel Messi. Länderspiel Nummer 125 und er verschießt aus 11 Metern. Für Argentiniens Superstar Lionel Messi ist es nicht gut gelaufen heute Nachmittag. Die Argentinier haben gegen den Außenseiter Island nur 1:1 gespielt. Für Island ist das ein Erfolg bei ihrer ersten WM-Teilnahme. Frankreich hat heute sein erstes WM-Spiel gewonnen mit 2:1 gegen Australien. Und jetzt gerade geht es los bei Peru gegen Dänemark und nachher sind noch Kroatien und Nigeria dran. 1 Live. Sektorwetter. Heute Abend gibt es mehr Wolken als Sonne. Zum Teil kann auch mal ein Schauer dabei sein, das Ganze noch bei 18 bis 23 Grad. Morgen hat es die Sonne auch nicht immer leicht, es bleibt aber meistens trocken. In Herten, Bonn und Gronau dann bis 18 Grad, in Bad Oeynhausen und Reda-Wiedenbrück bis 20. Und am Montag ändert sich auch wenig. Stauschau. Hier dauert es gerade am längsten auf den Autobahnen. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd mehr als 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmar Nord und Dreieckholmer etwa 1,5 Stunden immer noch länger, 10 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist da weiter nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Gerade 4 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau und es dauert eine halbe Stunde länger. A31 Gronau Richtung Lingen zwischen Ochtrup Nord und Schüttorf Ost ein Unfall mehr als 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau. Und zum Schluss noch die A59 Köln-Düsseldorf. Die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. Moving. Ab jetzt, ab 18, die neue Zeit für euer Party-Warm-Up am Samstagabend mit Jan-Christian Zeller. Die meisten sagen hier JC und von mir bekommt ihr jede Stunde einen Moving-Mix, jede Stunde ab 9:30. Und die wichtigsten neuen Club-Hits und die besten Partys sektorweit mit offiziellem 1Live-Moving-Stempel für bessere Fire-Eye. Und kennt ihr schon diese Version von Flames, David Guetta und Sia hier auf Sommer geremixed von Robin Schulz? One foot in front of the other way, one breath leads to another, yeah, just keep moving. don't stop moving. Go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do it. Und Katy Perry neben euch in der U-Bahn. Ihr habt es nicht gemerkt. Stellt euch das mal vor. Beste Frau Katy Perry ist mit der U-Bahn zu ihrem eigenen Konzert in London gefahren, weil Stau war in der Stadt. Und es hat sie keiner erkannt. Chained to the Rhythm in Remix and Moving. Are we crazy? down the walls to connect, inspire. Hey, up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling, they fumbling, and we hear but a riot. They woke up the lions. Life. I'm feeling faded. I'm running around and I'm stuck in the phase. Yeah, been like this lately. Oh oh. I need a doctor. They gave me a shot so I no longer suffer. I might need a lawyer. Oh oh. 'Cause I have not been too good this time. People say I lost my mind and I shouldn't be hanging with you. No, I don't care about what they say. That don't mean a thing to me. Nobody can do what you do. You take me even higher than I've ever been. I'm moving to your rhythm. Oh, I feel it in my skin. We're never getting sober. We're always letting go. Still moving to your rhythm. It's the only thing we know. It's the only thing we know. You take me even higher than I've ever been. I'm moving to your rhythm. Oh, I feel it in my skin. A spider spinning a web that is full of your lying. I'm disqualifying you. You're just like Bonnie and I'm just like Clyde, and you know that you got me. Well, maybe it might be true. 'Cause I have not been too good this time. People say I lost my mind and I shouldn't be hanging with you. No, I don't care about what they say. That don't mean a thing to me. Nobody can do what you do. You take me even higher than I've ever been. I'm moving to your rhythm. Oh, I feel it in my skin. We're never getting sober. We're always letting go. Still moving to your rhythm. It's the only thing we know. It's the only thing we know. And I don't ever want to come back down. Farben, Calvin Jones, You Not Us, und was jeder kennt, nachts auf einmal eine Anhäufung undefinierbarer Sprachnachrichten, weil mal wieder einer den Aufnahmebutton bei WhatsApp gedrückt hat, als unfassbar gute Stimmung war. So ungefähr. Kann man morgens immer gut nachvollziehen. Daniel Danger war ja gestern auf Malle im Megapark. Ich habe gesagt, er soll mal auf Aufnahme drücken, wenn gute Stimmung ist. Außer bei Samsung. Nochmal Kevin Little Lauder mit Turn Me On. Ihr könnt euch die ganze Story angucken aus dem Megapark auf Malle. Dangerous Show Performance. 1Live Story auf Instagram. Summer Party Playlist Turn Me On, 1Live Moving. For the longest while we're jamming in the party and you're waiting on me, pushing everything. Right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home with me tonight.

that's gold. Damn right. I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass coat. Big ass coat. From that thrift shop down the let's road. Go, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Awesome. Is that your grandma's coat? Awesome, dass ihr so früh hier seid für eure Verhältnisse und ich auch. 1 Live Moving läuft schon mit neuem Sound hier von Kygo und Imagine Dragons zusammen. Vielleicht ungewöhnliche Kombi, gibt's aber seit gestern diesen neuen Song. Die Stimme von Imagine Dragons Sänger Dan Reynolds erkennt man auch gleich sofort. Und Kygo pendelt diesen Sommer zwischen Ushuaia, Ibiza und Poolpartys in Las Vegas hin und her. Zwischendurch ein paar Festivalauftritte in Deutschland, zum Beispiel beim Lollapalooza in Berlin. Und da treffen die beiden auch aufeinander, Kygo und Imagine Dragons. Können sie auch zusammen auftreten, finde ich. 1 Live Trending. Born to be yours, neu für den Sektor. I know I've given up 100 times before, but I know a miracle is not something to ignore. You take me for a fool, you take me for she wanted. So that car that gave her problems, I'm just curious about her honest. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. So I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Oh, body to hold you tight since I left. Since I left, wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end it so good, but you know we had something so good. So I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, feel me, baby. Sektor. Macht euch bereit für Kick-Ass Shit. Eins live präsentiert. Hey, this is Justin Timberlake. Neues Album, neue Tour. Wahnsinn. Justin Timberlake. Hashtag love it. Man of the Woods Tour, 22. Juli, Arena, Köln. I can't wait to see you guys there. Come on, baby. Don't be so quick to, don't walk away. Justin Timberlake. I'm gonna rock your body. Let me rock your body. In den Sektor geholt von 1 Live. Eins Live. Stauschau. Halb sieben ist es. A2 Hannover Richtung Dortmund. Zwischen Hamm-Üntrop und Hamm ein Unfall, ungefähr anderthalb Stunden plus 7 Kilometer Stau da. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hüngse und Dienstlaken Süd mehr als 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Lohmar Nord und Dreieck Heumar ungefähr anderthalb Stunden plus 10 Kilometer. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. Am besten ihr fahrt ab dem Kreuz Bonn-Siegburg über die A560 und die A59. Die A3 Köln Richtung Oberhausen, die ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten noch bis Montagmorgen gesperrt. Es gibt 2 Kilometer Stau ab Duisburg-Wedau. Die Umleitung geht ab dem Kreuz Kaiserberg über die A40, die A59 und die A42. Die A31 Gronau Richtung Lingen, die ist zwischen Ochtrup Nord und Schüttorf Ost nach einem Unfall gesperrt. Es gibt 4 Kilometer Stau, da brennt ein Auto. Und zum Schluss die A59 Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd noch bis Montagmorgen gesperrt. Da wird an der Brücke gearbeitet. Es gibt aber Umleitungen. 1 Live. Moving. Ich spiele die nächsten 5 Songs nonstop gemixt. Jede Stunde ein Moving Mix. Und das hier ist der Top 5 Mix mit den aktuellen Tracks. Mit Cardi B am Anfang, die mit ihrem Rap-Part in Girls Like You von Maroon 5 und mit ihrem eigenen Song I Like It doppelt in den Top 5 der US-Charts ist. Und Cardi B's Bauch zum Augenblick wegen Babybauch-Action auch doppelt so dick wie sonst. I Like It kommt jetzt hier als erster von 5 Tracks geremixed. 1 Live Moving Mix mit Jan-Christian Zeller und Cardi B. In the chain, certified, you know I'm gang, gang, gang, gang. Woo! Just a fucking blow the brand. Woo! Woo! Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. I need the dollars to just beat it up like banana. Turn the job, close the curtains. Bad chicks make you nervous.

Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe you know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. When it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. From barking, 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking, 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. Rams, hier der Alex Adair Remix von Barking im Moving Mix. Davor Doppel Cardi B, ihr könnt auch Doppel Bacardi zu ihr sagen. Und zwei Songs kommen noch: Dennis Lloyd, Nevermind und One Kiss, Remix von Oliver Heldens. Eins Live, Moving Mix mit Jan Christian Zeller. And we take the night, I love real easy. And I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music real loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. gut feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Thank you. Nevermind und One Kiss und Barking, Girls Like You und I Like It. Im Top 5 Mix, der Moving Mix, jede Stunde ab halb. Nächste Stunde kommt ein neuer, dann aber die Party Classics Throwbacks in the Mix ab 19:30. Und schnell Fußball-Ticker-mäßig kann ich euch informieren, dass Peru-Dänemark 0-0 in die Pause gegangen ist. Und jetzt geht's weiter mit ein bisschen Samstag-Nacht-Feeling für den Sektor, was jetzt schon läuft. Das ist Mando Hill Festival in Lüdinghausen. Da wurde heute tagsüber erstmal Dodgeball gespielt, so ein bisschen Völkerball-mäßig, für alle, die da drin schon Pro waren in der Grundschule. Und jetzt startet die Party danach, gestört aber geil, legen da ab 9:30 auf. Das ist im Sportpark Seppenrade in Lüdinghausen. Und falls ihr die verrückte Idee haben solltet, einfach das Radio anzulassen heute Nacht. Wir haben ein neues Timing für den Samstagabend, 1Live Moving ab 18 Uhr und die DJ-Session dann ab 22 Uhr. Immer 3 Stunden lang nonstop elektronische Musik gemixt. Mogwai fängt immer an, das ist unser Host. Dann haben wir einen Gast und noch einen Gast. Und der Gast heute, also der erste, ist Ugel, französisch ausgesprochen, der Typ, der Bella Ciao geremixt hat. Der kommt heute Abend von 11 bis 12 mit seinem Set. Ihr könnt exklusiv vorab reinhören, 20:30 in 1Live Moving. Alle Fans von Haus des Geldes müssen sowieso einschalten. Hier schon mal der Song, also der Remix Bella Ciao. Sotto l'ombra di un bel fior, fior. is life. Life moving. Mind your mind.